herzlich willkommen zum Uncast Episode 803. Manchmal kommen sie wieder. Nein, das ist keine Horrorfolge oder ähnliches, sondern es ist mal wieder etwas, was, naja, so typisch Google eigentlich ist. Aber naja, trotzdem nicht nur jetzt auf Google bezogen, sondern generell gibt es immer wieder Sachen, die werden abgeschafft und dann, ja, kommen sie wieder. Ja, und wieder und wieder. Tja. Ja, aber trotzdem hat es Google erwischt, und zwar gleich zweimal diese Woche. Zunächst mal eine Art, naja, sagen wir mal, eine richtige Umkehr der Intention scheint es gegeben zu haben bei JPEG XL. Ich habe ja mal vor einiger Zeit über etliche Folgen hinweg immer wieder dieses Ultra HDR bzw. HDR bei Fotos erwähnt, ja. Und die Probleme mit den verschiedenen Formaten habe ich ja auch angesprochen damals. Und naja, ein Format, das sehr vielversprechend war, wurde ja aus Chrome quasi rausgeworfen, ja, und das war Google JPEG XL. Das Format war nämlich oder ist eben HDR-fähig und ja, durch die Unterstützung, wenn die eben in so einem wichtigen Browser wie Chrome eben nicht gegeben ist, dann ist das ein sehr, sehr schlechtes Zeichen für die Entwicklung. Aber die Community hat da nicht losgelassen und hat irgendwie erreicht, dass hier JPEG XL sowohl bei Safari, das ist bemerkenswert, als auch bei Firefox eben JPEG XL unterstützen jetzt. Ja, und das ist nicht schlecht. Man hat auch letztlich dann damit erreicht, weil eben so viel Druck kam. Immerhin ist das auch standardisiert. Ja, jetzt ist auch schon mal nicht schlecht. Auch das mag einen kleinen Impuls gegeben haben. Hat man jetzt eben erreicht, dass Google JPEG XL in Chrome wieder zurückbringt. Das ist jetzt noch nicht passiert, sondern das wird in der nächsten Zeit passieren. Ja, alles ist jetzt in die Wege geleitet, das dauert etwas, ja, und damit ist es eben in Konkurrenz zu AFIF und WebP, ja. AFIF, das habe ich ja auch damals erwähnt, das ist das einzige Format, das HDR jetzt darstellen kann, außer eben diese super ja, nicht standardisierten JPEG-Dateien von Google Fotos, ja. Aber AFIF geht in Google Fotos leider so nicht, ja, was ja total verrückt ist, weil das ist ja ein Google-Format. Aber ich sage ja, der Wahnsinn nimmt da seinen Lauf, ja. Die Unterstützung in anderer Software ist noch schlimmer. Also da wird teilweise gar nichts mehr angezeigt. Und von daher kann man natürlich AFIF nicht als Standard bezeichnen. Auch wenn da zum Beispiel Lightroom von Adobe durchaus die Unterstützung hat. Aber das nützt einem nichts, weil man das selbst bei Google Fotos nicht mehr nutzen kann dann. Und das ist alles äußerst übel. Man sieht hier die Teams bei Google, die scheinen sich gegenseitig überhaupt nicht wahrzunehmen, sogar in Konkurrenz zu stehen. Nur so kann ich mir erklären, dass JPEG XL war ja mal bei Google ein Thema, dass das dann rausfliegt und Formate wie AFIF und WebP dann favorisiert werden, aber in der eigenen Google Fotos Apps nicht nur App nicht unterstützen. Also WebP schon, aber AFIF eben nicht. Das ist verrückt, das ist absoluter Wahnsinn. Ja. Und das haben sich wohl eben auch andere gedacht und haben gesagt, okay, lasst Google mal machen, wir machen weiterhin mit JPEG XL und basta. Und siehe da, jetzt hat das wohl Früchte getragen. Ja. Standardisiert ist es ja schon im Oktober 2021 worden von der ISO, vom ISO-Komitee, und von daher ist das alles okay. kann eben HDR, wie gesagt, erweiterte Farbräume und auch hochauflösende Bilder mit über 1 Milliarde Pixel und 4099 Kanäle mit jeweils 32 Bit pro Kanal. Also das ist schon richtig gut und denke ich für die Zukunft durchaus ein richtiger Schritt. Jetzt muss nur noch eins passieren, die Kameras müssen und die Kamerasoftware muss eben jetzt JPEG XL unterstützen. Es gibt ein ganz großes Problem, jetzt nach langem hin und her ist ja Google Fotos endlich auch in Europa jetzt HDR-fähig geworden, ja. Und man kann jetzt eben Bilder in HDR umwandeln, in dem Ultra-HDR nennt es sich bei Android, bei iPhone einfach nur HDR. Aber das ist möglich. Übrigens aber umständlich, ja, man muss also das Bild öffnen, dann abspeichern als neues Bild. Ja, dann hat man quasi zwei Versionen. Kann man die alte löschen vielleicht? Weiß ich nicht genau. Ja, aber ich mache es manchmal. Bei wichtigen Fotos halte ich beide. Ja, es ist einfach, ihr merkt schon, das ist ziemlich schlecht. Ja, die Lösung. Und das Schlimme ist noch, man muss das tatsächlich manuell machen. Also, ich habe keine Möglichkeit, hinzugehen und sagen, okay, alle meine Fotos bei Google Fotos sollen jetzt bitte in Ultra HDR umgewandelt werden. Nein, das geht nicht. Und es gibt auch keine Möglichkeit, zumindest bei meinem Sony-Gerät nicht, zu sagen, jetzt ich nehme die Bilder direkt in Ultra HDR auf. Ich glaube, bei Pixel-Geräten geht das. Ja, die können direkt abspeichern die Kamera abspeichern in Ultra HDR. Das geht aber eben bei der Kamera, zum Beispiel bei Sony, nicht. Also da gibt es auch eben ein Problem bei Android, das zu standardisieren. Denn ich sehe es eigentlich gar nicht ein. Warum sollte ich Bilder machen überhaupt noch ohne HDR? Versteht ihr, ich sag's nochmal, ja, um da Missverständnisse vorzubeugen für Leute, die jetzt die paar Folgen darüber nicht gehört haben. Ich meine jetzt nicht diese HDR-Aufnahmen, wo drei verschiedene Bilder gemacht werden, die werden dann überlagert und hin und her. Nein, das meine ich nicht, sondern die Darstellung, die displayhafte Darstellung, ja, eines HDR-Bildes mit einem höheren, mit einer höheren Bandbreite an Farben beziehungsweise eben an Helligkeit. Hellflächen sind richtig hell, dunkle Flächen sind richtig dunkel, nicht grau, ja, sondern richtig dunkel. Und das ist eben etwas, was das Display können muss, vom Smartphone zum Beispiel. Sieht das richtig gut aus. Die Displays heutzutage an Smartphones, die können das eigentlich alle, ja. Anders als bei den Monitoren. Ich habe ja auch noch einen Monitor, der eben nicht geeignet ist für HDR und da kann ich davon nicht profitieren, aber zumindest auf dem Smartphone kann ich das dann wunderbar sehen, wie toll das wirkt, wenn eben das Helle hell ist und das Dunkle dunkel. Ja? Hört sich so selbstverständlich an, aber ihr merkt es, wenn ihr das umschaltet bei vielen Bildern. Aber das eben manuell zu machen, ist absoluter Wahnsinn. Das geht so nicht. Ich verstehe das nicht, warum das nicht standardmäßig so gemacht wird, dass eben das in HDR abgespeichert wird. Es gibt keinen Grund, das anders zu machen. Außer, Achtung, jetzt kommt's, dass der Standard eben kein Standard ist. Das, was Google eben mit Ultra HDR als Bilder abspeichert, zum Beispiel mit den Pixeln und so weiter, mit den Kameras, das ist eben etwas, was nur bei Google funktioniert. Ja, also wie ein geschlossenes System. Und das ist absoluter Blödsinn. Ja, und die Hoffnung ist, dass wenn jetzt JPEG XL sich durchsetzt, ja, dass dann eben mehr Hersteller auch auf die Kamerasoftware da Rücksicht drauf nehmen und eben da hart so ein JPEG XL Format anbieten, wird abgespeichert in HDR und alles ist wunderbar und dann kann man es integrieren, dann kann es bei Google Fotos angucken, hoffentlich, ja, HFIF kann man ja auch noch nicht angucken und dann wäre eigentlich alles in Butter. Ihr seht, das ist immer ein Thema, was sehr, sehr komplex ist und auch mich auch reizt, ehrlich gesagt. Das macht mich richtig wütend manchmal, dass man solche wichtigen Fortschritte dann am Schluss scheitern lässt durch blöden Formatkrieg. Ja, das ist Irrsinn, sowas. Und dann Formatkrieg noch im eigenen Haus, ja. Und das ist, da muss Google noch wirklich ein bisschen dran feilen. Jetzt sind sie offenbar von der Konkurrenz eben dazu gezwungen worden. Und wenn Chrome das dann unterstützt, dann ist vielleicht bald in einigen Jahren, ich bin da realistischer geworden, ich kann mir nicht vorstellen, dass es sehr, sehr schnell geht, aber vielleicht in einigen Jahren werden wir dann halt eben Kameras haben und Software haben, die eben sofort in JPEG XL abspeichert. Und bei JPEG muss endlich weg, muss das. Ich halte es nicht mehr aus. Diese vorsintflutliche Technologie, die Qualität immer und immer wieder weiter drückt. Ja? Die Sensoren sind heute schon so gut und JPEG macht alles wieder kaputt. Ich finde es nicht korrekt. Und deswegen ein anderes Format mit besserer Möglichkeit, das wäre dann eben JPEG XL. Und ich hoffe, dass das sich dann über kurz oder lang durchsetzt. Auch zurück kamen Funktionen für einige User, die sehr, sehr nervig waren, beziehungsweise die Funktionen waren nicht nervig, sondern der Wegfall dieser Funktionen war nervig. Das sogenannte Perspective Crop, ja, was in Google Fotos eben viele Leute offenbar genutzt haben. Ja. Aber ich sage ja immer viele, aber Google wird da bessere Zahlen gehabt haben, werden gesehen haben, oh, das nutzen ja nicht viele, also machen wir die Funktion mal weg. Aber die, die es genutzt haben, die sind jetzt stinkig, weil das eine wichtige Funktion ist. Zum Beispiel eben um Bilder, die nicht richtig von der Perspektive her aufgenommen wurden, da kann man es dann eben richten. Ja, also Verzerrungen kann man ausgleichen damit. Und insgesamt ist das eine wichtige Funktion, die ich auch benutzt habe, gerade beispielsweise, wenn ich Dokumente abscanne oder ein Bild von einem Poster oder irgendwas mache und das ist dann eben zum Beispiel schief, das sieht doof aus, ja, und dann kann ich das nachträglich eben mit diesem Perspective Crop gerade machen. Und das finde ich ziemlich cool und ich denke, das ist eine wichtige Funktion. Die ist rausgenommen worden auf einmal bei Google Fotos und so blieb nur noch das Autoframe, ja, als Funktion und mit Verlaub, das ist der letzte Dreck. So ein Mist habe ich noch lange nicht gesehen. Manchmal nimmt er das einfach die Bilddimensionen und macht nichts. Manchmal nimmt er irgendein Objekt und richtet es auf das Objekt aus, dann ist der Rest komplett verzogen. Furchtbar. Also man hat keine Möglichkeit zu sagen, okay, das Objekt soll jetzt richtig in der richtigen Position sein, sondern es wird wahllos ausgewählt und das ist absoluter Wahnsinn und nicht zu benutzen, ganz einfach. Deswegen ist es auch jetzt gut, dass diese Funktion wieder zurückkommt. Diesmal hat wahrscheinlich Europa einen Vorteil gehabt, ja? Denn offenbar ist diese Funktion oder sind diese Funktionen noch gar nicht entfernt worden aus der Google Fotos App, weil alle Änderungen brauchen ja hier ein bisschen länger, ja? Und hoffentlich werden sie jetzt auch nicht entfernt. Ja, auch in Japan ist es wohl nicht entfernt worden. Jedenfalls sind die Funktionen, ist mir nicht aufgefallen, dass die weg sind. Ich benutze halt nicht jeden Tag, ja, weiß also nicht genau, ob die mal für ein paar Tage verschwunden waren. Aber jetzt ist auf jeden Fall, habe ich danach geguckt und jetzt ist das Perspective Crop wieder da. Wenn es weg war, habe ich es nicht gemerkt. Also, gut. So, ein kleiner Tipp, ihr habt ja manchmal Speicherprobleme, gerade wenn man bei Fotos sind, ne? Videos und da hat man noch so eine alte Gurke mit weniger als einem halben Terabyte Speicher und was passiert? Oh Mann, ruckzuck ist das Gerät voll. Allein was ich jetzt hier in den letzten paar Wochen, ja, dann so an Fotos und Videos gemacht habe, das geht auf keine Kuhhaut mehr. Das ist der absolute Wahnsinn. Und wie schnell das sowas gehen kann, ne? Wenn man hier so 4K-Videos mal macht, das sieht man dann ganz, ganz schnell. Und dann weiß man, okay, also so langsam muss ich mal schauen, dass ich wieder ein bisschen Platz kriege auf dem Smartphone. Ich habe ja zum Glück hier bei dem Sony Xperia 1 Mark 6 habe ich ja einen Micro-SD-Karten-Slot drin, da ist eine 1 TB Micro-SD-Karte drin, von daher sehe ich da als ein bisschen entspannter zu, ja, aber das Grundgerät hat 256 GB. Da lache ich mich kaputt, ja, das hätte ich ein paar Tagen voll gemacht und dann hätte ich massive Probleme gehabt. Und ja, wie auch immer, manchmal kann man sich nicht aussuchen und leider haben eben nur wenige Smartphones eine Micro-SD-Karte. Und dann gibt es Möglichkeiten, um eben zum Beispiel den Speicher wieder zu leeren, beziehungsweise eben auszulagern, und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen, klar, ich weiß, ihr könnt einen NAS-Server einrichten. Ja, okay, habe ich auch, aber ich kann eigentlich mir nicht vorstellen oder verlangen, dass jeder, der jetzt sein Smartphone ein bisschen leeren möchte, damit er wieder Platz hat, um weitere Fotos und Videos zu machen, dass der sich einen NAS-Server daheim hinstellt. Das ist voll mit, wie nennt man das, mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ja, vollkommen daneben. Von daher gibt es einfachere Möglichkeiten. Zum Beispiel ein USB-Drive. Es gibt jetzt mittlerweile sehr, sehr viele mit USB-C-Anschluss. Dann braucht ihr auch keinen Adapter mehr, also so einen O2G-Adapter oder ähnliches, sondern das könnt ihr direkt in euer Smartphone stecken und dann könnt ihr das benutzen wie ein Laufwerk sozusagen. Ihr könnt also dann quasi die Fotos, ja, kopieren oder verschieben. Ich würde es immer zuerst kopieren, ja, damit ihr seht, dass alles geklappt hat. Und dann könnt ihr das von eurem Gerät löschen. Übrigens, kurze Sache, wenn ihr die Bilder dann mit Google Fotos löscht, bitte löscht die nicht einfach so mit der Delete-Funktion, dann wären die nämlich auch aus eurer Bibliothek weg. Also komplett das Backup, alles, was ihr geteilt habt in Alben und so weiter, das wäre alles weg. Und das wollt ihr vermutlich nicht. Da geht ihr, wenn ihr ein Foto löschen wollt, eben zum Beispiel auf das entsprechende Foto, ja. Oder ihr könnt auch das auswählen, wenn ihr gleich, das ist ja wahrscheinlich auch dann der Fall, wenn ihr Hunderte oder Tausende von Fotos und Videos gleich behandeln wollt, dann wählt ihr die aus, ja, und geht dann oben auf diese drei, auf diese drei Punkte, ja, und dann habt ihr so eine Funktion Delete from Device, und das ist das Wichtige. Nur dann bleiben die Fotos, die ihr geshared habt, die ihr geteilt habt über Google Fotos, auch tatsächlich in den Alben, die ihr das geteilt habt. Nur dann, und auch das Backup, falls ihr das zusätzlich eben auf Google mit Google Drive beziehungsweise Google Fotos im Backup hier eingerichtet habt, automatisch. Ansonsten wird das eben auch gelöscht. Also, das könnt ihr dann machen. Da habt ihr diese Fotos auf dem USB-Stick. Das könnt ihr dann, ja, also ich empfehle das zwar nicht, auf dem USB-Stick zu lassen, aber es ist trotzdem schon mal so eine Auslagerung. Das könnt ihr dann zum Beispiel an euren Computer anschließen oder ähnliches und könnt dann eben diese Fotos und Videos auf die Festplatte oder auf ein externes Backup-Medium nochmal überspielen, ja, und somit habt ihr dann die Bilder eben sicher. Bitte beachtet, wenn ihr jetzt das auf so einen USB-Stick das drauf macht, die USB-Sticks sind eigentlich nicht für jetzt lange Lagerung von Daten ausgelegt. Man kann es zwar tun, aber ich würde es euch nicht empfehlen. Das ist ein bisschen haarig, ja. Also speichert die Daten ab auf dem Stick und macht dann nochmal ein Backup von dem Stick auf euren Computer oder ähnliches. Ja. Aber trotzdem, ihr habt dann erstmal die Bilder woanders und dann habt ihr Möglichkeit, eben die Bilder von eurem Handy zu löschen, dann habt ihr wieder Platz. Dann eben schon angesprochen, wenn ihr jetzt mit Google One, also Google Fotos oder wie ihr das auch immer nennen wollt, ja, ein Backup macht, bis 15 GB ist ja kostenlos, aber es gibt natürlich auch hier Möglichkeiten, beispielsweise kosten 2 Terabyte Speicher nur 9,99 Euro im Monat, das finde ich eigentlich ziemlich fair. Und dann könnt ihr automatisch quasi ein Backup von euren Fotos machen lassen und könnt die dann eben von eurem Gerät löschen. Und da zählt genau das Gleiche, ganz, ganz wichtig, ja, löscht bitte nicht eure Fotos mit der normalen Delete-Funktion von Google Fotos. Sonst sind diese Fotos auch auf dem Server, also auch aus der Cloud gelöscht. Also auch euer Backup wird dann gelöscht. Macht es nicht. Immer auswählen und dann Delete from Device oder nur auf dem Gerät löschen. Ja, heißt das, glaube ich, in Deutsch dann im Menü. Nur dann ist es so, dass es nur vom Smartphone gelöscht wird, aber noch in der Cloud, also in dem Speicher bleibt. Und wenn ihr dann auf Fotos geht, seht ihr ganz normal eure Fotos. Ja, als ob ihr die gar nicht gelöscht hätte. Aber ihr seht dann die Bilder eben von dem Cloud-Speicher und nicht die Bilder von eurem Smartphone. Wenn ihr das dann auswählt und ihr seht das hier und ihr swipet quasi das Bild hoch, wenn ihr das anguckt, ja, dann könnt ihr nämlich sehen, wenn dort steht On Device, dann ist es noch von eurem Gerät. Wenn dort nur steht Backed, ja, Backed Up, dann ist es nur noch auf dem Server und nicht mehr auf eurem Gerät. Das heißt, ihr habt dann weniger Speicherplatz gebraucht. Ihr könnt auch eine Funktion nutzen, die nennt sich Free Up Space on This Device und da ist es dann ähnlich. Ja, dann werden eben Bilder, die auf eurem Smartphone sind, quasi gelöscht, wenn die schon mit einem Backup versehen wurden. Ja, allerdings ist diese Funktion nicht gerade sehr verlässlich und funktioniert auch nur mit Bildern, die auf eurem Gerät gespeichert sind. Wenn ihr also ein Gerät habt mit MicroSD-Karte, dann wird diese Bilder von der MicroSD-Karte gar nicht erst gelöscht. Die bleiben drauf, nur die Bilder, die auch auf eurem Smartphone sind. Ziemlich kompliziert, oder? Kann ich auch nicht verstehen, warum Google das so extrem kompliziert gemacht hat. Wahrscheinlich, naja, man will irgendwie wohl dann, naja, das Handy ist voll, also kauft man sich mal ein neues. Wenn ihr jetzt das alles mit diesen komplizierten Übertragungen, mit dem Stick zum Beispiel, dass das dann nochmal in den Computer gesteckt wird und nochmal übertragen wird, wenn ihr euch das schenken wollt, dann könnt ihr auch hingehen und könnt das einfach auf eine SSD abspeichern. Es gibt auch hier sehr viele USB-C SSDs jetzt mittlerweile, die sind auch relativ günstig und haben auch großen Platz und sind auch so schnell, dass ein Backup geradezu ruckzuck läuft. Selbst bei vielen Fotos und Videos geht es ziemlich schnell, wenn ihr entsprechend das Gerät habt und euer Smartphone, wie oft bei höherpreisigen Geräten der Fall ist, auch USB 3 kann und dann wird die Übertragung sehr, sehr schnell und flüssig laufen. Und das ist schon ein bisschen sicherer, dieses Gerät ist. Ihr habt dann immer noch kein Backup, denkt daran, ja, weil wenn ihr die Fotos auf eurem Smartphone dann wieder löscht, da habt ihr die nur noch auf der SSD. Also ich empfehle euch trotzdem, diese SSD auch dann zu sichern, also nochmal ein Backup zu machen von der SSD, dass, ne, falls mal irgendwas versagt, dass ihr immer noch irgendwo die Fotos habt. Denkt dran, wenn die Fotos weg sind, können die nicht mehr, dann sind sie weg und unter Umständen wichtige Erinnerungen, die ihr vielleicht auch haben wollt. Ja, diese SSD-Laufwerke gibt es, wie gesagt, jetzt mittlerweile für recht wenig Geld, auch mit großen Speichermengen, zum Beispiel 1 Terabyte, ja, also könnt ihr schon für 100 Euro locker kriegen, extern, ja, und damit, ja, dürfte dann eigentlich das beste Mittel sein, um eure Videos und Fotos zu sichern. Denn wie gesagt, die Geschwindigkeit ist sehr viel schneller als beim einem USB-Stick. Und deswegen auch viel komfortabler. Gut, gut, das wollte ich mal erwähnt haben, na, weil immer wieder viele Leute Probleme haben mit dem Speicherplatz. So, das Poco F8 Ultra, das habe ich ja auch schon mal erwähnt vor kurzem. Und da ist jetzt offiziell, ist das Gerät jetzt angekündigt worden und mit erstaunlichen Leistungsdaten, die wie gesagt jetzt halt auch feststehen. Ich werde das jetzt mal kurz umreißen. So, es gibt schon ein Review bei GSM Arena. Übrigens, die Farben von dem Teil sind richtig gut. Das sieht so aus wie Jeansstoff hinten. Also das ist nicht übel. Ich weiß nicht, ob es da gibt es bestimmt noch andere. Moment mal, gucken wir mal. Farben. Naja, muss ich gleich nochmal schauen. Also auf jeden Fall ist das Design her schon mal nicht schlecht. Ganz einfach, weil sich das an, weil das aussieht, weiß nicht, ob das tatsächlicher Stoff ist, aber es sieht aus wie Stoff und das ist schon mal optisch ein Hingucker auf jeden Fall. So, das F8 Ultra. Ich rede jetzt nur vom F8 Ultra. Ja. Es hat einen 6,9 Zoll AMOLED-Screen. Mit 68 Milliarden Farben, 120 Hertz, Dolby Vision, HDR 10 Plus, 3500 Nits, 1200x2608 Bildpunkte Auflösung. Und das heißt, das Teil ist absolut High-End, was das Display betrifft. Und auch die anderen Leistungsdaten sind der absolute Wahnsinn. Der Poco F8 Ultra, Poco, hallo, Poco. Ja. Snapdragon 8 Elite Gen 5. Warum ich das Elite so betone jetzt, werdet ihr noch in der Sendung hören. Und gibt es Versionen mit 256 GB, 12 GB RAM? Das könnt ihr gleich vergessen, weil für nur 50 Euro mehr bekommt ihr 512 GB RAM. 512 GB Storage meine ich und 16 GB RAM, also mit UFS 4.1, also absolut nein. Wer hier die kleine Konfiguration wählt, dem ist auch nicht mehr zu helfen, also 50 Euro für sowas, für 256 GB Storage mehr und nochmal zusätzlich 4 GB RAM, also das ist also absolut, da braucht man jetzt überlegen, auf jeden Fall das, die große Version. Android 16, HyperOS 3, als Kameras hinten, und das war ja noch nicht ganz klar letzte Woche, 50 Megapixel Hauptkamera mit Dual-Pixel PDAF und optischer Image-Stabilisierung, Telefotolinse mit 50 Megapixel, ja, und ebenfalls optische Image-Stabilisierung und fünffach optischem Zoom, also gar nicht so schlecht. Und eine Ultraweitwinkelkamera mit 50 Megapixel ebenfalls. Und da muss ich sagen, das ist super. Also alle Kameras haben 50 Megapixel. Das heißt, man muss von der Pixelzahl her nicht irgendwie sich einschränken. Wenn man zum Beispiel die Ultraweitwinkelkamera nimmt oder die Zoomkamera, ist es alles gleich. Und das finde ich sehr, sehr schön. Die Frontfacing-Kamera dann 32 Megapixel. Und das Gerät kann auch 8K-Video mit 30 Frames pro Sekunde oder 4K-Video mit 60 Frames pro Sekunde und 1080p-Video mit bis zu 960 Frames pro Sekunde. Und der Bock schießt natürlich 720p ab für absolute Highspeed-Aufnahmen, 1920 Frames pro Sekunde. Das ist irre, also da könnt ihr mal Zeitlupe-Aufnahmen machen. ja, der Akku 6500 mAh, also ganz ordentlich. 100 Watt Wired Charging mit PD 3.0 und 50 Watt Wireless Charging. Und es bietet sogar ein Reverse Wireless Charging an mit bis zu 22,5 Watt. Nicht schlecht. Das Ding hat sogar noch einen Infrarot-Port drin. Ja, Wahnsinn, NFC, ganz klar. Und natürlich auch Wi-Fi 7 schon mit drin. Ihr merkt also, das Teil ist der absolute Hammer. Das ist ein absolutes Flaggschiffgerät. Und da muss ich schon sagen, für das sind die Preise wirklich extrem gut. Und also ich bin eigentlich ziemlich perplex, ja, was die da bringen. Ja, irre. Und somit kostet nämlich auch die 16 Gigabyte, 512 Gigabyte Variante 900 Euro. Ja, übrigens, wer jetzt schnell zugreift, ja, momentan in der Startphase wird das Gerät für nur 700 Euro verkauft. Also das heißt, es wird 200 Euro teurer nach der Einführungsphase. Ja, also könnte sich lohnen. Damit ist eins von den besten Geräten auf dem Markt, zu einem akzeptablen Preis. Ich bin, wie gesagt, also wenn ich ein neues Smartphone bräuchte, dann würde ich jetzt sofort zuschlagen und nicht lange warten, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat sich Pogo selbst übertroffen und da kommt das Feeling auf von den alten Nexus-Geräten, die als günstigstes Gerät auf den Markt kamen mit den besten Leistungsdaten. Ja, das war noch was. Und da kommt das Feeling wieder auf. Ja, Poco F8 Ultra, eins der besten Smartphones, die ihr kaufen könnt, für eben einen guten, sehr, sehr guten Preis. Das ist absoluter Hammer. Und man sieht es auch hier in Vergleiche, die hier zum Beispiel bei Android Central gemacht haben, mit anderen Geräten, beispielsweise mit dem Vivo X300 Pro, das ja auch als ein Top-Smartphone herkommt. Und das wurde sogar bei Geekbench 6 im Single-Core-Score sogar geschlagen. Ja, da ist das F8 Ultra besser als das Vivo X300. Absoluter Irrsinn, ja. Da kann man echt nichts sagen. Und von daher absolute Empfehlung. So, jetzt ein anderes Thema. Eigentlich wollte ich noch die Sendung umbenennen in VPN in Gefahr. Ja, denn was Interessantes ist oder bahnt sich hier an, oder was Beunruhigendes bahnt sich an, nämlich mal wieder, ne, in UK. Das ist man schon gewohnt, dass Hiobsbotschaften zu Privatsphärenschutz mittlerweile hauptsächlich aus dem Vereinigten Königreich kommen. Es soll laut Plänen von einigen Politikern VPN an den Kragen gehen, weil man damit das Jugendschutzgesetz, das umstrittene, das eben in Großbritannien in Kraft getreten ist, umgehen kann. Hintergrund ist der, wenn man von Großbritannien aus, ja, auf Erwachsenenseiten geht, ja, oder eben Seiten, die mit einem Jugendschutz versehen sind, das muss nicht immer nur das eine bedeuten, sondern es können auch zum Beispiel andere Sachen sein, ja, die eben FSK 18 sind bei uns, ne, oder halt für Erwachsene geratet wurden und dann muss man sich registrieren, muss quasi die Hosen runterlassen. lustig, ne, in Verbindung mit Pornoseiten, aber egal, muss man die Hosen runterlassen und eben sich ausweisen, ja, und damit man eben diese Seite besuchen kann. Ja, dieses System wurde jetzt implementiert. Die Sache ist nur die, das kann man natürlich nur von Bürgern von Großbritannien verlangen. Also, wenn man von anderen Ländern reingeht auf diese Seiten, dann kann man einfach so auf die Seiten kommen. Also, was macht man, wenn man nicht seine Daten preisgeben möchte und sich bei zweifelhaften Vereinen registrieren lassen möchte? Ja, man geht über ein VPN und dann kommt man einfach so auf die Seite, ne? So. Das ist natürlich jetzt denen ein Dorn im Auge. Und jetzt wird diskutiert, wie man das Problem eben angehen kann. Zwar wird nicht erwartet, dass man jetzt hier auf die Schnelle VPN grundsätzlich verbietet, denn es gibt sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, warum man ein VPN oder sagen wir mal Gründe, warum man ein VPN nutzt, und das sind auch sehr, sehr wichtige Gründe, ja, von Journalisten bis eben Übertragung von brisanten Daten, gibt es da jede Menge Gründe, warum man eben VPN manchmal nutzen sollte oder generell nutzen sollte. Und das bedeutet eben auch, dass man das nicht so einfach abschalten kann. Man überlegt allerdings, ob die Anbieter gezwungen werden können, dass VPN immer abgefragt werden muss, egal aus welchem Land. Und wenn eben ein VPN genutzt wird, dann kann man eben nicht mehr auf diese Seiten gehen. Ja, das wäre ein VPN-Log, was übrigens auch schon bei einigen Streaming-Plattformen tatsächlich gefordert wurde und auch umgesetzt wurde, beispielsweise bei Amazon Prime. Ja, also man kann nicht mit einem VPN Video streamen. Das soll verhindert werden. Ja, ihr wisst ja warum, ne? Damit die gierigen Säcke, ja, von der Filmindustrie ja auch jeden Cent abgreifen können, damit man ja nicht auf die Idee kommt, ne, zum Beispiel sich Sachen anzugucken, ne, mit Abos, die in Ländern eben günstiger sind und so weiter und so weiter. Ne, oder auch eben, manchmal habe ich das Gefühl, das ist auch manchmal reine Willkür, dass man eben ja nicht den Inhalt von einem anderen Land sehen darf, als ob man das dann eben nicht dürfte. Und das Schlimme ist, die sagen auch, man darf es auch tatsächlich nicht, weil, ne, ist das nicht für das Land lizenziert, darf man es auch nicht angucken. Ne? Genau. Das ist Schwachsinn, ne? Weil wenn es in diesem Land nicht lizenziert ist, dann gibt es ja auch keinen Verlust, wenn man sich das anguckt. Ne? Aber egal, ne? Was soll's. Naja. Jedenfalls, das ist ein großes Thema, und The Verge sagt auch und prophezeit auch, dass das nur der Anfang ist von Problemen, die eben VPN in Zukunft hier bekommen könnte. Auch in einigen Bundesstaaten der USA, ja, ist hier gibt es hier bereits Restriktionen hinsichtlich VPNs. Ja. Michigan hat beispielsweise, die Republikaner in Michigan haben zum Beispiel etwas angestoßen, das soll tatsächlich ein ISP-Level-Ban von VPNs gemacht werden. Das heißt, auf quasi Anbieterebene. Das heißt, ihr könnt kein VPN mehr benutzen, wenn ihr zum Beispiel bei Anbieter XYZ seid. Ja? Dann könnt ihr kein VPN mehr benutzen. Total verrückt. Das ist, also wenn man sich das mal vorstellt, ich weiß nicht, was da schlimmer ist. Ne? Dass man VPN benutzt oder dass man in einem Land lebt, bei dem man ein VPN benutzen muss. Okay? Keine Ahnung. Jedenfalls, das wird noch ein großes Problem geben. Aber zu dem Thema VPN ist auch noch was aufgetaucht. Und zwar, ich habe ja Mozilla VPN abonniert, zusätzlich, obwohl ich ja ein VPN Unlimited Lifetime Anschluss habe. Ja? Und da hat auch, Moment mal, wer war es? Glück, muss ich mal gucken. Ja, genau, der Nachtzug, ja, also ich sag jetzt einfach mal so, wie ich es immer lese, Nachtzug, ja, hat geschrieben, zu dem nicht billigen Mozilla VPN im Ancast hattest du nicht auch einen lebenslangen Zugang bei VPN Unlimited, nutzt du dieses VPN nicht mehr, weil er fragt nach, weil er nämlich dachte, da gäbe es vielleicht ein Sicherheitsbedenken, ich würde deswegen Mozilla VPN nicht nutzen. Nein, der Grund ist viel profaner. Und zwar, ich kann Mozilla VPN auf mehr Geräten benutzen, ja, als ich jetzt VPN Unlimited benutzen kann. Das war wichtig, weil ich habe ja gleich 5 Geräte, die über alle permanent, also komplett 24 Stunden am Tag über VPN laufen. Und von daher war eben da das problematisch, weil ich glaube, es sind nur zwei möglich bei VPN Unlimited, bei dem Plan, den ich habe. So, und das nächste, der nächste Grund war, auf Linux läuft VPN Unlimited bei mir nicht, weil ich eben keine Ubuntu und auch kein Ubuntu angelehnte Distribution habe, sondern ich habe einmal Manjaro und dann SteamOS. Und bei beiden, die basieren auf dem Arc-System und da gibt es eben keine Binaries dafür. Klar, man kann sie sich selbst kompilieren, wenn ich nicht auf SteamOS eben die Einschränkung hätte, dass ich das genau eben nicht kann. Ja? Da muss man die Developer-Tools installieren, da muss man erst das Read-Only vom Betriebssystem, also von Linux, abschalten. Das ist nämlich auf Read-Only gesetzt, die Systempartition. Dann installieren, ja, und so weiter. Wäre auch kein Problem. Aber nach jedem Update von SteamOS, also ein Hauptupdate von der Konsole, wird alles, was in der Systempartition verändert wurde, gelöscht und durch die reguläre Version, die eben eingespielt wurde, ersetzt. Also es wird quasi immer erneuert und alle Änderungen darauf sind weg. So, also das heißt, das ist keine Option. Gut, deswegen Workaround gefunden für die Leute, die jetzt nicht unbedingt ein teures Mozilla VPN abschließen wollen, aber trotzdem eben ein VPN haben, das auf einem Gerät, das sie versorgen möchten, nicht läuft. Da komme ich gleich nochmal dazu. Folgendes macht, nehmt euch zum Beispiel ein Android oder ein iPhone, ja, und macht dort die App drauf von dem Anbieter, ja, und startet VPN. Dann richtet ihr ein Hotspot ein, okay? Und mit dem Hotspot versorgt ihr dann euren Computer oder was auch immer. Das heißt, ihr sucht dann das Wi-Fi, den Wi-Fi-Hotspot, verbindet euch damit und dann läuft es quasi über euer Smartphone, über VPN. Allerdings, ja, ein Problem bleibt natürlich bestehen. Normalerweise, also soweit ich weiß, also mir ist jetzt kein Smartphone bekannt, das zwei Wi-Fi-Verbindungen gleichzeitig machen kann. Von daher wird die Wi-Fi-Verbindung über den Hotspot immer über über den Mobilfunkbetreiber laufen. Und das kostet natürlich Datenkontingent. Ja? Also es ist halt keine Dauerlösung, wenn ihr viele Daten übertragen möchtet. Aber wenn ihr kurzzeitig Daten übertragen möchtet, dann könnt ihr das übrigens machen damit. Das gilt für alle Geräte, die sich mit einem Wi-Fi verbinden können. Damit könnt ihr auch eure Spielekonsole über VPN nutzen oder eben Linux-Systeme, die keine App haben von dem entsprechenden Anbieter. Alles geht darüber. Hauptsache, ihr habt die Möglichkeit, mit Wi-Fi eben eine Verbindung herzustellen. Nicht schlecht, oder? Das geht. Und ich denke auch, man könnte das auch mit anderen Sachen noch machen. Ja, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Workaround zum Beispiel bei Raspberry Pi könnte ich mir gut vorstellen, der über Ethernet-Kabel angeschlossen ist, ein VPN läuft und mit dem macht ihr dann einen Wi-Fi-Hotspot auf. Ja, und dann das dürfte möglich sein und dann könnt ihr quasi euch über euren Raspberry Pi mit eurem mit dem Ethernet verbinden, ja, und dann eben trotzdem den VPN benutzen, auch wenn euer Gerät kein VPN unterstützt. Okay, Fragen dazu? Also ihr wisst ja, Kommentare, ne? YouTube, @thenetcast, und dann kann ich euch da gern noch ein bisschen weiterhelfen dabei, aber ich denke, das dürfte dann ziemlich klar sein, weil es relativ simpel zu machen ist. Mit dem Raspberry Pi, wie gesagt, müsste ich selbst erst probieren, ob das so geht. Aber der Raspberry Pi hat ja einen Debian-Unterbau, genau, und da müsste eigentlich zum Beispiel VPN Unlimited auch funktionieren. Und da sind auch die meisten anderen VPN-Betreiber mit drauf, während eben mit Arc-Basis oder Manjaro oder SteamOS das dann eben ganz anders wieder aussieht. Ja, wenn man Geräte für ein Smart Home auf den Markt bringt, dann haben die Leute andere Standards. Da redet man dann eben nicht von, na, 5 Jahren Unterstützung, dann ist in Ordnung. Nee, die Leute wollen 10, 15, 20, 30 Jahre Unterstützung haben für diese Geräte. Ja, sorry, liebe Anbieter, so ist das nun mal. Meine Lampe, die soll nicht nur ein paar Jährchen halten, ja, oder mein Smartphone-Schalter, Smart-Home-Schalter, ja, das soll nicht nur ein paar Jährchen halten, sondern der muss, ja, lange, ohne Probleme arbeiten. Und genau das passiert bei den Geräten von Home und Google, also Google Home und Google Nest nicht mehr. Dort gibt es nämlich immer mehr Probleme und zum Beispiel auch, und da kann ich auch aus Erfahrung sprechen, die Google Home Geräte sind quasi nicht mehr nutzbar bei mir. Ja, die sind extrem langsam, verstehen einen nicht mehr richtig und sollen ja sogar dem ist auch überhaupt gar nicht mehr funktionsfähig sein. Das ist ganz übel und deswegen haben jetzt Leute geklagt. In den USA natürlich, wo Klagen ja für alles Mögliche eine Lösung ist. Ja. Und jedenfalls wird hier geklagt, gegen Google wegen den Google Home und Nest Geräten, die eben jetzt als defekt eingestuft werden, weil sie eben nicht mehr richtig funktionieren. So, über die Jahre immer mehr Probleme aufgebaut haben und jetzt teilweise eben Funktionen nicht mehr nutzen können, die vorher eben gingen. Und wenn diese Klage Erfolg haben sollte, dann müssen sich aber einige Anbieter warm anziehen, denn es gibt definitiv im Smart-Home-Bereich ein Problem, was die Langlebigkeit von Geräten betrifft. Ein gutes und positives Beispiel ist übrigens Amazon. Was die zum Beispiel mit ihrem Fire TV Streaming Box gemacht haben, das war wirklich, also ich habe so viele Jahre noch Updates bekommen. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel. Irgendwann habe ich selbst aufgehört, das Gerät zu benutzen, ja, weil es ersetzt wurde durch Smart TV. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt vielleicht sogar noch funktionieren wird. Das ist der absolute Hammer. Ich habe mich da wirklich gewundert und auch der Echo 5, den ich hier habe, der ist schon so uralt. Gut, das Display ist schon flackert schon manchmal, ne? Das wird auch nicht mehr lange halten, aber Software kommt immer noch aktuell drauf und funktioniert immer noch. Sogar der alte, ganz alte Echo Dot, den ich habe, funktioniert noch einwandfrei und bekommt auch noch Software-Updates. Hut ab, also das ist wirklich sehr, sehr gut. Amazon hat es kapiert, dass eben Smart Home und solche Geräte wie eben die Smart Speaker, dass es keine Geräte sind wie ein Smartphone oder ein Computer, bei dem man davon ausgeht, dass die alle 2 bis 3 Jahre getauscht werden, ja, oder vielleicht ein Verrückter tut mal 5 Jahre das Teil benutzen, ne? Nee, sondern da muss man davon ausgehen, dass man das Jahrzehnte benutzen möchte. Warum? Weil, ja, eine Lampe ist eine Lampe. Ja, sorry. Und die muss funktionieren. Und zwar auch noch in 30 Jahren. Ja? Warum soll ich mal eine neue Lampe kaufen? Ne? Weil die Software nicht mal aktualisiert werden kann. Das geht gar nicht. Ja? Und das verhindert natürlich auch einen Elektromüll. Und von daher finde ich das eigentlich auch ganz okay soweit. Ja? Ihr wisst, ich strecke nicht zurück, mir immer die modernsten Sachen zu holen. Ja? Aber so manche Sachen wie eben zum Beispiel eine Lampe, die hat eine Funktion, ja, Licht zu machen. Ja, wenn auch manchmal ein bisschen fancy halt mit, ne, Dimming und Farben und alles Mögliche. Aber solange das geht, ist es okay. Dann brauche ich nicht die neueste Smart Bulb von Philips, weil die kann nämlich ja, genau das Gleiche, Licht machen. Ja. Also und von daher, ja, wenn was Neues, Spannendes kommt, was mehr Möglichkeiten bietet, ja, dann bin ich gerne dabei, ja, aber ansonsten kann ein Gerät auch viele, viele Jahre arbeiten, ja. Ich habe hier noch so einen alten Sony 15 Zoll Monitor, der arbeitet auch noch, ja, kräftig vor sich rum, hier beim Raspberry Pi, ja, angeschlossen und weiß gar nicht, wie viele Jahrzehnte der schon alt ist, ne, Wahnsinn, ne? Älter als ich oder so. Wahnsinn. Okay, also, mal sehen, wie das, was dabei herauskommt. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass das Gericht da mal feststellt, dass eben so Smart Home Artikel durchaus längere Zeit funktionsfähig gehalten werden müssen. Und da fände ich es dann auch nicht schlimm, wenn dann ein paar Firmen zurückschrecken und sagen, okay, dann machen wir eben keinen neuen Google Home oder was, ja, sondern wir machen die alten einfach, wir lassen die einfach weiterlaufen. Ne? Das ist okay. Wisst ihr, das ist einfach okay. Ne? Ich habe ja schon immer gesagt, die Amazon Echo Geräte, die haben bei mir eine wichtige Funktion, die steuern bei mir das ganze Smart Home und die müssen einfach nur auf die Befehle reagieren. Das ist alles, was ich von denen teilen möchte. Und solange das funktioniert, ist okay. Wenn es nicht mehr richtig funktioniert, dann werde ich richtig sauer. Ja, weil dann wird mein ganzes Smart Home über den Haufen geschmissen. Und dann würde ich mir wünschen, dass man hier auch in Japan und Europa die Firmen so verklagen kann, wie in den USA, damit sie endlich kapieren, hier muss was passieren. Tja. Gut, die iPhone Airs haben sich so übel verkauft, dass es jetzt ein abschreckendes Beispiel ist für die chinesischen Hersteller von Smartphones, die jetzt reihenweise ihre super flachen angekündigten Geräte wieder zurückpfeifen und darauf verzichten, ja. Und nicht nur das iPhone hatte da Probleme, sondern auch das Galaxy S25 Edge ist nicht so gut verkauft worden, wie das erwartet wurde. Und ja, jetzt hat Xiaomi, Oppo, Vivo, alle haben ihre Pläne gecancelt, so ein ultra dünnes Smartphone rauszubringen. Ehrlich gesagt, mir war das auch immer suspekt. Ich will kein ultra dünnes Smartphone haben. Ich will ein Smartphone haben, das man noch in der Hand halten kann, das robust ist und ein guter Akku hat. Ja, dünn, also wenn ich ein Messer mit mir rumschleppen will, mache ich das. Aber das braucht nicht das Smartphone zu sein, okay? Ich bin da eher skeptisch, wenn ein Gerät zu dünn ist, dass es eben da eventuell auch die Robustheit darunter leiden könnte. Was allerdings 100% der Fall ist, die Akkulaufzeit wird darunter leiden. Und das mag ein Grund sein, warum eben diese super dünnen Smartphones gefloppt sind, weil eben die Leute dann doch lieber mehr Laufzeit wollen als super dünn. Wisst ihr, irgendwann, also die Geräte, dass man nicht unbedingt ein riesen Brikett haben möchte, ist mir schon klar, ja. Aber ab so einer gewissen Dicke ist es dann nicht mehr so schlimm. Und ob das dann jetzt 1 Zentimeter dick ist oder 0,5 Zentimeter, wisst ihr, ach ja, ne, ist okay. Gut, gut, gut, Netflix. Oh, das wird noch einigen zu beißen geben. Ja, Netflix tut offenbar den Chromecast-Support killen. Der absolute Wahnsinn, ihr habt richtig gehört. Das Unmögliche ist möglich geworden. Netflix stellt die Unterstützung von Chromecast ein. Da werden einige richtig sauer werden. Ich selbst wäre auch ziemlich sauer, wenn ich mein Smartphone benutzen würde, um eben zum Beispiel an das TV-Gerät etwas zu streamen. Immerhin gibt es eine Sache, wenn man so einen alten Chromecast angeschlossen hat, ohne Fernbedienung, dann soll das weiterhin funktionieren, ja, was immer das auch bedeutet. Und vor allem, wie das dann auch funktioniert, denn das Icon ist verschwunden bei den meisten in den USA bereits, ja. Und bei den neueren Sachen, wie zum Beispiel Chromecast mit Fernbedienung oder beziehungsweise Google TV, ja, da wird es dann definitiv nicht mehr funktionieren. Das ist auch bestätigt von Netflix, weil Netflix sagt, dann soll man die Apps benutzen, die Netflix anbietet auf diesen Plattformen. Also da muss man die App installieren quasi und loslegen. Das gibt natürlich ein paar Probleme. Also wenn ich zum Beispiel, also ich habe kein Netflix, ja, von daher bin ich jetzt nicht betroffen, aber wenn ich mir vorstelle, dass zum Beispiel Crunchyroll auf die Idee kommen würde und würde das Netflix nachmachen und würde den Chromecast-Support einstellen, dann würde das bedeuten, dass ich bei meinen Freunden nicht mehr eine Serie angucken kann. Weil ich kann die ja nicht dazu bringen, eine Crunchyroll-App zu installieren. Und vor allem werde ich dann dort nicht mein Passwort eingeben bei dieser Crunchyroll-App. Das ist ja wohl klar. Ja, und damit ist dann ein Angucken von irgendwas bei einem Kumpel eben nicht mehr möglich. Finde ich sehr, sehr schade. Und das ist, naja, frustrierend. Und dann würde ich auch so einen Service sofort einstellen dann. Ja, also wenn ich nicht mehr mit meinen Kumpels gucken kann, dann war es das von der Unterstützung her. Das ist ja wohl logisch. Man will natürlich hier diese App, die eigene App da in den Vordergrund bringen und das dann eben über das Smartphone machen. Ich verstehe das allerdings nur bedingt, warum das die Firmen machen wollen. Es würde doch keine Nachteile bringen für diese Firmen. Oder übersehe ich da was? Ist da irgendwas, wo vielleicht wegen dem, wie sagt man das, dem Teilen, den nicht gewollten Teilen des Accounts irgendwie mit reinspielt? Ich weiß es nicht genau, aber ich sehe da jetzt eigentlich keinen Grund, deswegen den Chromecast-Support zu stoppen. Ja? Weil die können ja dann auch die App installieren und fertig. Ne? Also ich weiß nicht genau, was da das Problem ist. Aber hoffen wir, dass das andere, eben Disney Plus, Amazon Prime Video, YouTube und Crunchyroll, das nicht auch noch tun. Denn das wäre dann ja de facto eigentlich auch das Aus für Chromecast. Aber so weit sind wir noch nicht. Schlimm genug, wenn Netflix das auch weltweit macht, dann sehe ich hier auch Schwierigkeiten für die User. Und also ich würde es mir nicht gefallen lassen, wenn ich Netflix-Abonnent wäre und würde diese Funktion eben auch nutzen bei eben bekannten Freunden, Freundinnen, ähnliches. Und ich könnte dann nicht mehr streamen. Dann wäre es das gewesen. Ja, mal davon abgesehen, dass momentan die Streaming-Dienste, ich habe letztens geguckt, also ich habe Bauklötze gestaunt, wie teuer die geworden sind. Es ist ja verrückt, was Disney Plus und Netflix momentan für ein Abo verlangen. Irre. Ich verstehe es nicht mehr. Ganz schön teuer geworden, muss ich schon sagen, ja. Aber Crunchyroll bis jetzt 9,99, da kann ich nichts sagen. Und ehrlich gesagt, 75% meiner Zeit gucke ich sowieso Crunchyroll. Yay. Ach, 3D, also ich meine, Realfilme wurden eh immer überbewertet. 2D Rules, ganz einfach. So. Ja, Powerbank. Ich habe schon lange keine Powerbank mehr empfohlen, aber jetzt habe ich eine. Die Inui Powerbank, 45 Watt, 10.000 mAh Akku. Ist wirklich nicht schlecht, kostet knapp 40 Euro, also 39,99, ja, und hat die Größe, wie soll ich das ausdrücken, naja, so soll eine Powerbank sein, sagen wir mal so, ja. Ich habe hier auch eine 10.000 mAh Powerbank, ja, die ist aber recht groß. Das Ding ist hier richtig klein, das kann man wirklich zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen, ja, und hat trotzdem 45 Watt Ausgabe, das ist nicht schlecht, und kann damit eben auch zum Beispiel MacBook, iPad, iPhone, Android-Geräte und so weiter alles schön wunderbar damit laden. Und ja, der Clou ist dann noch die Schlaufe, mit dem man das Teil halten kann. Das ist keine Handschlaufe. Die Schlaufe ist so klein, dass ein Finger, weil das Gerät ist so klein, ne? Also die Fingerschlaufe, wenn man so will, ja, die ist auch gleichzeitig ein USB-C-Kabel. Ja, das ist mit drin, aber eben zum Anstecken, ja, in dieser Schlaufe, nicht fest am Gerät verbaut. Sowas mag ich nämlich nicht. Wenn da ein Kabelbruch ist, könnt ihr die ganze Powerbank fortschmeißen. Ja, das ist absoluter Irrsinn. Aber hier, das Kabel ist separat und trotzdem hat man es immer dabei, weil sie eben als Handschlaufe an dem Gerät dran ist. Finde ich ziemlich genial gelöst. Und somit ist das Teil dann eben auch wunderbar geeignet für unterwegs. Und man hat auch hier die Möglichkeit, tatsächlich drei Geräte gleichzeitig zu laden. Ja. Und mit 10.000 mAh Akku kommt das Ding auch bei den Fluggesellschaften durch. Ja. Könnt ihr also ohne Probleme nehmen. Ich selbst habe beim Flug nach Japan hier 20.000 mAh Akku Powerbank gehabt von Wata. Auch die ist durchgekommen. Also das ist so die magische Grenze. Hätte es auch nur 100 Milliampere mehr gehabt, dann wäre es das gewesen. 20.000 ist die absolute Grenze. 10.000 dürfte für alle Flüge eigentlich unproblematisch sein. Genau. Was haben wir noch hier an Themen? Achso, ja, wie gesagt, bei Amazon mit knapp 40 Euro kriegt ihr die und eigentlich ganz okay. So, wer Phone Cases sucht und Nothing Phone 3A hat, der wird wahrscheinlich sehr traurig sein, weil nämlich alle Phone Cases irgendwie immer nur für iPhones sind. Das habe ich auch hier bei Yodobashi schon gesehen, Yodobashi Big Camera. Es ist wirklich frustrierend. Da sind riesige Regale voll mit Phone Cases und alle sind für iPhones. Da ist aufgeteilt ein Regal iPhone 8, iPhone 9, iPhone 10 und so weiter, bis zum aktuellen iPhone, ja. Und dann kommt ein Regal, wo ein paar Samsung-Geräte und, ich weiß nicht, noch so ein paar Xiaomi-Geräte und das war's. Absolut irre. Ich kann's das manchmal greifen. Aber okay, gut, so ist es nun mal, ne? Jetzt aber gute Nachricht für Nothing Phone 3A Benutzer, denn es gibt eine Firma, die hat richtig geniale Cases hergestellt für die Nothing Phones und richtig schön, also sehr, sehr stylisch. Mir gefällt vor allem dieses Case mit dieser schwarzen Katze mit einem coolen Outfit an, also so sieht aus wie so, ja, ich weiß nicht, also so ein Menschen-Outfit halt, ne? Aber kein Catgirl oder so, sondern eine richtige schwarze Katze halt, ne? Richtig cool. Und andere Designs und die alle sind auch transparent gehalten, so dass man auch dieses Glyph-Interface noch erkennen kann, was ja wichtig ist. Die Buttons sind ebenfalls koloriert an den Seiten und der Ausschnitt von der Kamera ebenfalls mit Farbe unterlegt, dass das Handy gar nicht mehr so langweilig aussieht, sondern sogar richtig gut mit diesen Cases. Also das ist nicht schlecht. Firma, die diese Cases herstellt, ist IBWind, IBYWIND, IBWind. Und die dürfte es auch, ich muss mal gucken, wie es hier in Deutschland aussieht. Ob ihr das auch hier in Deutschland bestellen könnt. Was sage ich eigentlich immer hier? Also ich muss mir das mal abgewöhnen jetzt. IBWind, ja, jetzt mache ich mal hier keinen Stopp hier für diese Dinger. Also hier ist sie einiges für andere Smartphones. Gehe schon gleich IBWind Nothing ein. So. Ja, das sind sie. Also gibt es auch hier. Preise sehe ich so ab so 21, 22 Euro. Und auch diese coole Katze ist da mit drin. Die sieht richtig genial aus. Also Wahnsinn. Da kommt nicht mehr. Also irre. Ich würde mir jetzt deswegen ein Nothing Phone holen. Es ist unglaublich. Ich mag sowas. Ich mag wirklich sowas. Ich weiß, es ist verrückt, aber ja, so ist es. Gut, ein Hammer muss ich noch loswerden, und zwar Google scheint offenbar ein Android vorzubereiten, das für den Desktop-PC-Markt oder Laptop-PC-Markt eben, was ich damit meine, ist ein richtiger PC, sein soll, und das nennt sich Aluminium OS oder Aluminium OS, keine Ahnung, ne? Also egal, ne? Alu-OS, ja. und das soll Chrome OS ablösen. Und ist eine Art Android. Also das ist richtig. Also es ist ein Android-Betriebssystem, hat den Codenamen Luminen OS. Ja? Und das soll eben jetzt für den PC-Markt eingesetzt werden, um größere Geräte mit Tastatur, Maus und Ähnliches eben dann zu versorgen. Das ist spannend. Warum allerdings das jetzt hier so gemacht wird, ist mir auch noch nicht bekannt. Ich hoffe, dass das nicht wieder dasselbe Krampf wird wie mit Chrome OS, weil die hätten von Anfang an hätten die soll einfach Android portieren, auch auf Desktop-PCs und es entsprechend auf Desktop-PCs anders laufen lassen. Jetzt haben wir hier schon wieder Aluminium OS. Da fühlt es sich schon wieder an, als ob derselbe Krampf schon wieder stattfindet, dass ein vollständig getrenntes System dann parallel zu Android hier, auch wenn es die gleiche Basis hat, dann gepflegt wird. Und das finde ich absoluter Blödsinn. Android sollte einfach laufen auf Desktop-PCs und auf Smartphones und erkennen, hoppla, jetzt ein Desktop-PC, hallo, jetzt ist ein Smartphone, jetzt ist ein Tablet und entsprechend dann das Design anpassen, so wie es eben auch zum Beispiel mit dem Desktop-Modus bei Android ist, der ja immer noch experimental ist, auch das für mich unverständlich. Gut, am Ende, ihr wisst ja, es gibt ja keine App der Woche mehr, aber trotzdem ist mir eine App wieder ins Auge gefallen, die ich ganz gut fand. Ihr wisst ja, wie ich eben schon gesagt habe, mit Crunchyroll, ich bin ein großer Anime-Fan, ja. Und in Japan hier ist absolut genial momentan die Serie Laidback Camp, Yuru Camp heißt die in Japan und Laidback Camp im Rest der Welt. Und das ist wirklich cool gemacht, die Charaktere sind allerliebst und wer die Serie übrigens gucken will, die gibt's bei Crunchyroll natürlich, ja, unter Laidback Camp und sie hat schon 3 Staffeln und ein Kinofilm und da seht ihr, dass diese Serie auch extrem erfolgreich ist. Es geht also um Camping, ja, Solo-Camping, aber auch dann mit Kumpel und in dem Fall Freundinnen zusammen, ja, Camping rund um, also in dieser Serie halt hauptsächlich rund um Mount Fuji, ja, aber egal wo das ist, Camping ist kann richtig Spaß machen, richtig genial und das zeigt die Serie auch immer. Und zu dieser Serie gibt es jetzt tatsächlich ein Spiel. Ja, natürlich ist das Spiel wieder so ein Gacha-Game, ne, wo ihr dann Ausrüstung, Zelte, ja, Kochgeschirr, alles, Kochrezepte auch, ne, dass ihr dann am Lagerfeuer kochen könnt, ne, und Ausrüstung in Form von Kleider für die entsprechenden Charaktere, ja, könnt ihr dann über die Gachas rauskitzeln. Es gibt sehr viele verschiedene Bonussysteme wieder, so wie man es eben von dieser Art von Spielen gewöhnt ist. Aber das Besondere dabei ist halt, man kann hier sowohl die Charaktere aufpimpen und Ausrüstung sammeln. Man kann aber auch, und das ist auch ein wichtiger Teil, sein Camp aufbauen. Also es auf dem Campingplatz quasi sein Lagerplatz aufbauen mit all den Sachen, die man dann eben hier hat. Die Zelte, ja, vom Gaskocher bis eben zum Feuerholz, ja, alles könnt ihr dort dann eben nutzen. Und dann könnt ihr auch hier die berühmte Eurocamp Pizza machen. Ugh, sorry, das war echt schlimm, die Folge, ja. Also, nein, ich möchte daran nicht mehr denken. Schlimmer war eigentlich nur noch, als Rin die Spaghetti in der Mitte durchgebrochen hat. Oh Gott. Aber ja, so ist es nun mal. Ne? Und das macht richtig, richtig Spaß. Ich hatte einige Stunden Spaß mit dem Game schon. Und es ist jetzt auf dem Tablet drauf auch. Und ist nicht übel. Also, wenn ihr ein Tablet habt, am Android-Tablet ist auch richtig genial. Weil da hat man mehr Platz, ja, kann man mehr positionieren und besser sehen als jetzt bei so einem kleinen Smartphone-Screen. Wie gesagt, ich habe einen 6,5-Zoll-Screen und genau für solche Spiele, genau das ist dann der Punkt, wo man sagt, okay, also 6,5 Zoll ist einfach zu klein. Ende. Ja? Ich halte dann den Daumen drüber und dann sehe ich vom Camp nichts mehr. Wie soll ich denn da eine Nudel-Cup irgendwo hinstellen? Ja, wenn mein Daumen so groß ist, das ganze Zelt. Also, sorry, ne? Geht halt nicht. Und deswegen beim Tablet ist es richtig gut gemacht. Aber auch am Smartphone würde ich das Spiel nicht wieder löschen wollen, denn es macht richtig Spaß, selbst wenn ihr Probleme habt mit dem Camp einrichten. Allein schon die Gachas, die Kostüme und so weiter und so weiter. Und natürlich die Charaktere. Übrigens alle Charaktere, die Originalsprecher aus der Serie, die ganzen Synchronsprecherinnen haben hier mitgemacht. Und das finde ich so richtig genial. Natürlich japanisch und hört mir jetzt bloß auf, von wegen deutsche Synchron niemals, um Himmels Willen. Nein, ich sag's jetzt nicht, aber die Stimmen, die passen dann einfach nicht, ja, zu den Charakteren. Und die Stimmen passen, die sind richtig gut. Und auch große Namen sind dabei, zum Beispiel Rie Takahashi oder Nao Toyama, ja, die ja schon für viele andere Charaktere im Anime-Bereich gesprochen haben. Und ich finde es richtig toll, dass die hier für das Game auch hier eingesprochen haben. Okay, jo, damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es waren auch diesmal ein paar interessante Themen für euch dabei. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast oder unter YouTube, @thenetcast. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.